schaut dich an mit seinen liebenden Augen. Er schaut dich persönlich an. Er sieht deine Not. Er sieht deinen Schmerz. Er sieht dein Problem. Und er schaut dich an mit Augen der Liebe. Er sagt, ich liebe dich. Und mehr als du dich danach sehnst, frei zu werden und geheilt zu werden und Befreiung zu erfahren in deinem Leben, mehr als du dich danach sehnst, sehne ich mich danach, dir zu begegnen und dich zu heilen und dich zu befreien und dich neu zu machen. Und sein Name ist der Planer der Wunder, heißt es im Wort Gottes. Er hat von langer Hand geplant, dass du heute Morgen hier bist. Er hat von langer Hand geplant, was er heute Morgen in deinem Leben tun möchte. Er hat von langer Hand das Wunder geplant, das für dich bereit liegt, im Herzen des Vaters. Er hat es von langer Hand geplant. Und du bist hier heute Morgen, um dein Wunder zu empfangen. Du bist hier heute Morgen, um deine persönliche Begegnung mit ihm zu empfangen. Du bist hier heute Morgen, um geheilt zu werden, befreit zu werden, sein Wunder zu erleben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und ich habe jemanden gesehen, du bist hier im Raum und da ist eine seltene Krankheit in deinem Körper, die tatsächlich innere Organe wie angreift, zerstört. Das ist eine seltene Krankheit, kommt nicht häufig vor, aber die Ärzte haben dir das gesagt. Und Gott möchte dich heute Morgen heilen. Er möchte. Weißt du, was Ärzte nicht können? Was Ärzten nicht möglich ist, ist möglich bei Gott. Wenn dich das betrifft, streck einfach mal deine Hand aus. Wenn dieses Wort für dich ist, streck einfach deine Hand aus. Ja. Komm mal hierher, komm mal hierher. Oh, Halleluja. Komm mal hierher. Eine seltene Krankheit, die die Organe zerstört, innerlich. Okay, da kann ich richtig laufen. Ja. Okay. Okay, bring ihn mal her. Ja. Danke, Jesus. Schaut einfach auf Jesus, schaut auf Jesus. Weißt du, Epheser 1, Vers 17 sagt, ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Halleluja. Was ist das für eine Krankheit, die er hat? Bitte? Leukämie. Okay, komm mal her. Bring ihn ein bisschen näher. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Du bist der Herr, unser Arzt. Ich danke dir, Herr, dass du dich heute Morgen erbarmt hast, Herr. Und dass du ihn rausgerufen hast und dass diese Zerstörung seines Körpers jetzt zum Ende kommt, Herr. Diese Zerstörung der Organe jetzt zum Ende kommt. Bist du seine Frau? Nee, sie ist da oben. Sie ist da oben. Okay. Ah, sie kann runterkommen, da gibt es einen Platz. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft. Danke, Jesus, für deine wunderwirkende Kraft. Danke für deine heilende Kraft. Oh, komm, Heiliger Geist, komm auf ihn, komm auf seinen Körper. In dem Namen Jesu stellt diesen Geist der Krankheit jetzt. Oh, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, oh, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine wunderwirkende Kraft. Danke, Jesus, Herr. Oh, in dem Namen Jesus, ich rufe Freiheit aus über sein Körper. In Jesu Namen. In Jesu Namen jetzt. Ich sag, du Macht von Krankheit, verlasse diesen Körper jetzt. Verlasse ihn jetzt. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Hol die Nummer hoch. Hol die Nummer hoch. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Halleluja. Oh, Gottes Kraft ist auf dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, für deine Kraft. Oh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Kann der Deutsche verstehen? Ja. Okay, okay. Bisschen. Wie fühlst du dich? Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Gott ist hier. Halleluja. Komm, lass uns gemeinsam dieses Lied singen. In your glory I will stand. I will stand and lift my hands. In your glory I will stand and I will receive my miracle. Halleluja. Wir sind in dem Raum der Wunder heute Morgen. Der Raum der Wunder ist bereits geöffnet. Halleluja. Lass uns es einfach gemeinsam singen, bevor Catherine kommt und uns weiter dienen wird. Lass uns gemeinsam dieses Lied singen. In your glory I will stand and lift my hands. I will stand and lift my hand. In your glory I receive every miracle you have for me. In your glory I heute Morgen, Herr. Danke, dass Schmerzen die Körper verlassen müssen, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Herr, dass Bewegungseinschränkungen die Körper verlassen müssen, in dem Namen Jesus. Oh. Danke, Herr, dass Schwerhörigkeit geheilt wird heute Morgen, Herr. Wiederhergestellt wird, Herr. Oh, wir empfangen aus deiner Herrlichkeit, Herr. Empfangen wir jedes Wort. jedes Organ deines Körpers kommt in die göttliche Ordnung. Jede Blutzelle normalisiert sich. Jeder Bauchspeicheldrüsenwert normalisiert sich. Leber- und Nierenwerte normalisieren sich. Der Himmel übernimmt. Sein Reich kommt. Sein Wille geschieht. Wie im Himmel, so auf der Erde. Göttliche Ordnung in deinem Körper. Göttliche Ordnung in deiner Seele. Göttliche Ordnung in deiner Familie. Göttliche Ordnung in deinen Emotionen. Göttliche Ordnung in deinen Finanzen. Göttliche Ordnung. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. I receive. Oh, wir empfangen es, Herr. Wir empfangen von dir. Komm, lass uns in meinem Geist singen. Führen deinen Willen, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Schwanger mit Wundern heute Morgen. Einige haben hier bereits Schmerzfreiheit empfangen. Einige haben hier bereits, spüren bereits, dass Symptome zurückgehen. Wir sind in seiner Gegenwart, wir sind in seiner Herrlichkeit. Gott ist bereits am Wirken. Halleluja. Halleluja. Sag zu jemand in deiner Nähe, Gott ist am Wirken in deinem Leben. Seine Herrlichkeit ist am Wirken in deinem Leben. Halleluja. Halleluja. Und dann such dir einen Platz. Halleluja. Halleluja. Für die, die auf der Empore oben vielleicht weiter hinten sind. Wir schauen mal gerade, ich glaube, hier unten sind noch ein paar einzelne Plätze. Du kannst vielleicht auch noch nach unten kommen. Kann mal jemand mit der Hand winken, wenn neben ihm noch ein Platz frei ist hier unten? Wo ist noch ein Platz frei hier unten? Da ist noch ein Platz. Da ist noch ein Platz frei, da drüben. Okay, da ist auch noch ein Platz frei. Also zwei, drei können noch runterkommen, wenn ihr wollt. Halleluja. Setzt euch am besten da oben auf der Empore, setzt euch so weit nach möglich vorne, dann könnt ihr Catherine noch besser sehen. Halleluja. Ich glaube, wir lassen das Pult hier. Ja, weil dann sehen Sie besser. Halleluja. Preist den Herrn. Es ist uns wirklich so eine Ehre und so eine Freude, jemand wie Catherine Ruanola hier bei uns in unserer Mitte zu haben. Wirklich. So, manche, sie heißt ja Catherine mit Vornamen und manche sagen, dass es kein Zufall ist und sagen, sie hat eine ähnliche Salbung wie Catherine Kuhlmann. Ja, sehr, sehr starke Salbung. Die Beziehung zum Heiligen Geist steht sehr im Mittelpunkt. Sie hat sehr, sehr starke Wunder in ihrem Dienst, die passieren, kreative Wunder, Heilungswunder. Sie ist prophetisch unterwegs, seit über 20 Jahren im vollzeitlichen Dienst auf der ganzen Welt. Sie hat 6 Bücher geschrieben, darunter eins, das heißt Living in the Miraculous. Das kann ich nur empfehlen, das habe ich selber gelesen, habe ich selber von gezogen. Das ist ein ganz, ganz starkes Buch. Ein weiteres Buch über den Heiligen Geist, auch sehr zu empfehlen. Holt euch die Bücher einfach über Amazon. Sie hat die Bücher nicht dabei. Sie gibt es bisher nur auf Englisch, aber wir hoffen, dass sich das bald ändert. Halleluja. Amen. Sie ist gemeinsam mit ihrem Mann seit 33 Jahren unterwegs. Tom Ruanola, Halleluja. Er kommt ursprünglich aus Finnland, aber sie ist ein Australier. Und er war schon oft hier in Deutschland, habe ich gehört, auch hier in Stuttgart. Er war schon hier auf der Messe im Killesberg mit seiner Firma, schon in den 80er und 90er Jahren. Aber Catherine ist zum allerersten Mal hier in Deutschland heute. Halleluja. Preist den Herrn. Komm, lass uns mal alle aufstehen und lass uns einmal zusammen Catherine und Tom ganz, ganz herzlich in unserer Mitte begrüßen. Halleluja, es ist uns so eine Ehre, so eine Freude, dass ihr hier seid. Halleluja, wir kennen sie erst seit gestern Abend, aber wir lieben sie schon total im Geiste. Es ist einfach eine DNA, es ist einfach die Herrlichkeit Gottes. Ihre Gemeinde heißt übrigens Glory City Church Brisbane in Australien. Und sie haben ein Netzwerk von Gemeinden, das heißt Glory City Church Network. Also auch da, der Name ist schon... Klingt schon so ähnlich, Halleluja. Also, herzlich willkommen, komm nach oben. Wir freuen uns auf das, was ihr uns bringt heute Morgen. Zieht einfach so alles, was ihr könnt, einmal von der Salbung Gottes heute Morgen. Josa wird sie übersetzen und wir sind einfach gespannt auf das, was Gott tut. Auch ihr über Livestream geht voll auf Zug. Das ist heute eine Premiere. Catherine Ruanola in Deutschland, Halleluja. Woohoo. Halleluja. So welcome. Halleluja. Halleluja. Halleluja. How wonderful to be here. Wie wunderbar ist es, hier zu sein. In the presence of God together. In der Gegenwart Gottes. Let me just take a moment and look at your beautiful faces. Lass mich einfach einen Moment nehmen und euch eure wunderbaren Gesichter anschauen. Oh, what a privilege it is to be together in his presence. Was für ein Privileg es doch ist, zusammen in seiner Gegenwart zu sein. I tell you, when we arrived yesterday, my heart started leaping with joy. Als wir gestern angekommen sind, hat mein Herz angefangen vor Freude zu springen. And as I spent time with your pastors, I realized we are at home. Und als ich dann Zeit mit euren Pastoren verbracht hat, habe ich gemerkt, ja, wir sind ja wie zu Hause hier. And we just honor what the Lord is doing here in Stuttgart. Und wir ehren einfach das, was Gott hier in Stuttgart tut. I've just come from Amsterdam, where we were with many, many different leaders and seeing. Planning together to see how to reach the world for Jesus in the next 10 years. Ich komme gerade aus Amsterdam und da waren wir auf einem Treffen mit vielen Leitern und haben geschaut, wie wir einfach die Welt berühren können mit Jesus in den nächsten Jahren. And then I came here and discovered you were doing an outreach yesterday. Und dann bin ich hierher gekommen und habe mitbekommen, dass ihr gestern ja auch auf der Straße wart. But what I love the most is your love for his face. Aber was mir am meisten gefallen hat, ist einfach eure Liebe für seine Gegenwart. I can sense the presence of God here. Ich kann die Gegenwart Gottes hier spüren. It is my very first time here in Germany. Also ich bin das erste Mal hier in Deutschland. In the worship I saw a picture of the Lord's heart to want to bless this nation. Und im Lobpreis habe ich ein Bild gesehen vom Herz Gottes, das diese Nation segnen möchte. I've learned that obedience brings blessing. That obedience brings blessing. Ich habe gelernt, dass Gehorsam den Segen hervorbringt. So could we just take a few minutes before I jump into the Word of God to speak intentionally, to pray intentionally for this nation? Also ich möchte einfach einen Moment nehmen, bevor ich jetzt das Wort predige, dass wir bewusst in diese Nation hineinbeten. Whatever we ask according to the will of God, we can have. Alles, was wir nach dem Willen Gottes beten, das können wir haben. The will of God is to bless Germany. Und der Wille Gottes ist es, Deutschland zu segnen. The Lord showed me you've been sowing to the heavens. Der hat mir gezeigt, dass ihr in den Himmel hineingesät habt. And there is a fresh outpouring about to begin here. Und da gibt's eine frische Ausgießung, die beginnen soll hier. A wave of the Holy Spirit. Eine Welle des Heiligen Geistes. So would you join me just for a couple of moments and pray? Let's pray. Bless the nation of Germany. Also würdet ihr mit mir euch zusammentun, nur für ein paar Momente, einfach um die Nation Deutschland zu segnen. The Bible says, "What we bless will be blessed." Die Bibel sagt, das, was wir segnen, wird gesegnet sein. So let's just take a moment and really bless this nation. Can we do that? Lass uns einfach einen Moment nehmen und diese Nation segnen. Können wir das machen? We bless the nation of Germany. Wir segnen die Nation Deutschland. We bless her to prosper. Wir segnen sie mit Wohlstand. We bless her to experience your glory. Wir segnen sie, dass sie deine Herrlichkeit erlebt. In greater measure. In noch einer größeren Maß. We declare the will of God be done in this nation. Wir erklären, dass der Wille Gottes getan wird in dieser Nation. We declare this nation to be a light for the nations. Wir erklären, dass diese Nation ein Licht für die Nation ist. We bless her to prosper in her soul, shekeso, that the nation would know you, shoke. Wir segnen sie in ihrer Seele, dass diese Nation dich kennen wird. That Germany will be known as a nation of blessing that would bless the world, Father. Dass Deutschland bekannt wird als eine Nation, die die Welt segnet. We bless her. Wir segnen sie. To be rooted and grounded in the love of God. Dass sie verwurzelt ist in der Liebe Gottes. To encounter you, Lord. Dass sie dir begegnet. We bless her with revival. Wir segnen sie mit Erweckung. Revival like has not yet even been seen in this nation. Erweckung, wie sie hier noch nie gesehen wurde in dieser Nation. Beyond what we've asked, hoped or imagined. Jenseits von dem, was wir hoffen oder erdenken können. We bless the revival in this nation. Wir segnen sie für eine Erweckung in dieser Nation. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja! Halleluja! Hey! Hooray, God! Thank you for what you're doing here. Danke, was du tust hier. Hooray! Oh, I am happy now. Jetzt bin ich glücklich. Because when you ask in faith, believing, you will receive. It is yours. Also, weil wenn du im Glauben bittest und es empfängst, dann gehört es dir. Amen. You know, sometimes we pray prayers. Manchmal beten wir Gebete. Forgetting the promise that we have that he hears us and will answer us. Und vergessen dabei total die Verheißung, die er uns gegeben hat, dass er uns hört und uns auch erhören wird. So sometimes we just pray in hope that maybe it'll do something. Manchmal beten wir einfach nur so in der Hoffnung, dass schon irgendwas passieren wird. But our hope is not in our prayers. Aber unsere Hoffnung liegt nicht in unseren Gebeten, it's in him, sondern in ihm, who has promised to be faithful, der uns verheißen hat, dass er treu sein wird, to hear us and to answer, dass er uns hört und er uns antwortet. And then he says, when you pray, believe you have received it. Und dann heißt es, wenn du betest, dann glaube, dass du es empfangen hast. And it will be yours. Und dann wird es dir gehören. Hooray! Hurra! So we can be really happy about what God's going to be doing here in Germany. Also können wir uns wirklich darüber freuen, was Gott in Deutschland hier tun wird. You know, it makes you want to pray. Es wird dich, möchte ich zum Beten bringen. At the beginning of the year, I was reading in Genesis. Anfang des Jahres habe ich in 1. Mose gelesen. About the blessing of God. Und über den Segen Gottes. I was reading about Noah when he came out of the ark. Ich habe über Noah gelesen, als er aus der Arche kam. They'd been in there for so long. Und sie waren da so lange drin gewesen. And the very first thing that he did. Und das erste, was er getan hat, was not build a house for himself. War nicht, dass er sich selbst ein Haus gebaut hat. It wasn't to go and have a good run. Ist nicht, dass er jetzt erstmal eine Runde gelaufen ist. I mean, of all the things you could dream of doing after being shut up in a boat for more than a year. Also, na, kannst ja viele Dinge dir vorstellen, die du tun würdest, wenn du ein Jahr in einem Boot drin warst. The very first thing that he did. Das erste, was er getan hat, was build an altar. War sein Altar zu bauen. And he brought the most extravagant offering. Und er hat ein üppiges Opfer gebracht. Of every clean animal and bird. Von jedem reinen Tier und Vogel. He'd prepared it. He'd brought an extra one of every species of clean animal and bird for an offering. Und er hat es von jeder Spezies ein Opfer gebracht. And as he built this altar before the Lord. Und als er diesen Altar für den Herrn gebaut hat. The Bible tells us that it was a sweet smelling aroma to the Lord. Da sagt uns die Bibel, dass es ein Wohlgeruch war für den Herrn. And the Lord responded. Und der Herr hat geantwortet. And he said, as long as the earth remains, seed time and harvest will remain. Und er hat gesagt, solange die Erde besteht, sollen Saat und Ernte instand bleiben. And as I read that, und als ich das gelesen habe, my heart leapt. Ist mein Herz gesprungen. Because I recognize that every time I bring anything to the altar, I have a promise in the Word of God that there will always be a response from heaven. Weil ich habe realisiert, dass immer, wenn ich ein Opfer vor den Altar bringe, dann habe ich die Verheißung, dass dann eine Antwort von Gott kommen wird. The Lord's response was to bless them. Die Antwort des Herrn war es, sie zu segnen. And every time you see an altar built as worship to the Lord and an offering brought, the response from heaven is blessing. Und immer wenn du ein Altar siehst und wo einfach ein Opfer gebracht wird, dann wird die Antwort immer ein Segen sein. And the Lord said, as long as the earth remains. Und es heißt, solange die Erde verbleibt. This seed time and harvest will remain. Wird Saat und Ernte bestehen bleiben. So it means every time we build an altar. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ein Altar bauen. Every time we bring an offering. Jedes Mal, wenn wir ein Opfer bringen. We can believe and have confidence there will be a response from heaven. Dann können wir uns bewusst sein und glauben, dass eine Antwort vom Himmel kommen wird. And so knowing that, I felt to write a list of all my unsaved relatives. Und in dem Wissen habe ich angefangen, eine Liste zu schreiben von all meinen Verwandten, die noch nicht bekehrt sind. And all my family and my leadership as well. Und meine Familie und meinen Leitern. Our monthly partners and all the people that I normally like to pray for. Und auch unseren Partnern und all denen, für die ich normalerweise so bete. But I wrote it all down. And intentionally wanting to be more intentional about bringing them every morning to the altar. Und ich habe sie alle aufgeschrieben und zwar mit der Absicht, dass ich sie bewusst immer vor den Altar bringe. So, Tom's at the top of the list. Und Tom war natürlich ganz oben auf der Liste. And my children. Und dann meine Kinder. And my leaders and my family. Und dann meine Leiter und meine Familie. All the people. All die Leute. And so but when I pray now every morning, I bring it to the Lord and I imagine like Noah. Und wenn ich dann morgens bete und das vor den Herrn bringe, dann stelle ich mir das vor wie bei Noah. I imagine that first day of the new day of the new world that had just really come from the out of the flood. Dann stelle ich mir das vor wie bei Noah, wo dieser erste Tag von dieser neuen Welt, die einfach nach der Flut wieder da war, entstanden ist. At the start of each new day, I bring all my prayers and requests and I put them on the altar and expect the Lord to respond with blessing. Also mit jedem neuen Tag bringe ich einfach diese Anliegen vor den Altar und ich erwarte einfach diesen Segen. My father is a medical doctor. Mein Vater ist ein Arzt. But my mom and dad were divorced when I was just very little. Aber meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich noch sehr klein war. And he lived a long way away. Und deswegen hat er weit weg gelebt. So I only got to see him a couple of times a year. Also habe ich ihn nur ein paar Mal im Jahr gesehen. I love him very much. Aber ich liebe ihn sehr. But he was not a believer. Aber er war kein Gläubiger. He would call us Hallelujah flop downs, because he thought we'd say Hallelujah and flop down. Er hat uns Hallelujah flop downs genannt, weil wir einfach Hallelujah gesagt haben und mal auf dem Boden sind. But and he thought miracles were not true. Und er hat gedacht, Wunder, das gibt's nicht. But since the beginning of the year, I've been praying for him every day. Aber von Anfang des Jahres an habe ich angefangen für ihn zu beten jeden Tag. I've been praying for him since I was a young girl. Ich habe auch schon für ihn gebetet, seit ich ein kleines Mädchen war. But just from the beginning of this year, I've done it with this revelation that there will be a response from heaven as I bring him to the altar. Aber von diesem Jahr habe ich gebetet mit der Offenbarung, dass da eine Antwort vom Himmel kommen wird, wenn ich ihn vor den Altar bringe. Just in April, I got a phone call from him. Und im April hat er mich angerufen. He was in the hospital. Ja, und da war er im Krankenhaus. And he had to have a pacemaker put in. Und sie mussten ihm einen Schrittmacher einführen. And he said to me, your brother told me I should call you and ask you to pray for me. Und er hat gesagt, ja, dein Bruder hat gesagt, ich soll dich anrufen und dich fragen, ob du für mich beten kannst. So I just began to pray. Also habe ich angefangen zu beten. And he started to cry. Und er hat angefangen zu weinen. We were on FaceTime. Also wir haben das über so FaceTime gemacht. And he said, "Oh, that's enough. Go and have your dinner." Und er hat gesagt, okay, das ist jetzt genug. Du kannst essen gehen. So I went and prayed. Also bin ich dann gegangen und habe gebetet. And then I called him back. Und dann habe ich ihn zurückgerufen. And he said, "When you prayed, light came into the room." Und er hat gesagt, als du gebetet hast, ist Licht in diesen Raum gekommen. And he began to say, "We didn't have enough time to spend together when you were growing up." Und dann hat er gesagt, ja, als du aufgewachsen bist, hatten wir ja gar nicht so viel Zeit zusammen. So I said to him, well, we could plan for eternity. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber wir können ja für die Ewigkeit planen. And he said, well, that's why I was ringing. Und dann hat er gesagt, ja, deswegen habe ich dich angerufen. Your brother told me you know how to do that. Weil dein Bruder hat mir gesagt, du weißt, wie man das macht. My brother was not yet saved. Und mein Bruder war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht errettet. So I got to lead my father to Jesus. Und ich, so konnte ich meinen Vater zu Jesus führen. The following week, my brother and his wife gave their hearts to Jesus. Und die Woche drauf haben mein Bruder und seine Frau ihr Herz zu Jesus gegeben. I've had cousins and relatives coming to church who've never ever heard the gospel. Und ich hatte Cousins und Cousinen, die zur Gemeinde gekommen sind und die noch nie von Jesus gehört hatten zuvor. And I just felt to share that to encourage you that it's easier than you think. Und ich möchte es euch einfach mitteilen, um euch zu ermutigen, dass es wirklich leichter ist, als du vielleicht denkst. The harvest is more ripe than we realize. Weil die Ernte ist noch reifer, als wir überhaupt denken. Even if you've been praying for them for a very long time. Und selbst wenn du schon sehr lange für sie gebetet hast. There is grace for the harvest today. Da ist heute Gnade für die Ernte da. In John chapter 4, in Johannes Kapitel 4, Vers 35. Jesus says, "Do you not say there are still 4 months and then comes the harvest?" Da sagt Jesus, sagt nicht, dass da noch 4 Monate sind und dann erst kommt die Ernte. Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields. For they are already white for harvest. Denn ich sage euch, schaut auf die Felder, denn sie sind schon reif zur Ernte. You know, I spoke to a farmer friend of mine. Ich habe mal zu einem Freund von mir gesprochen, der ist Bauer. And he told me that when the harvest is ripe. Und er hat mir gesagt, wenn die Ernte bereit ist. It's not white, it's golden. Dann ist es nicht weiß, sondern es ist eigentlich eher Gold. And that's when they harvest. Und das ist, wenn sie die Ernte einholen. I tell you, the glory of the Lord is upon the harvest. Und ich sage euch, die Herrlichkeit Gottes ist auf der Ernte. But then the next stage after golden is white. Aber nachdem es Gold ist, danach kommt es weiß. When the fields are white, they're overripe. Und wenn die Felder weiß sind, dann sind sie echt überreif. You could just run your hand through and the grain falls out into your hand. Dann kannst du einfach mit deinen Händen durch den Acker gehen, dann fallen dir die Körner in die Hände. But when they're white like this, you also have to hurry, because the littlest puff of wind will blow the seed out of the heads. Aber auch wenn es schon so weiß ist, dann musst du eigentlich schnell sein, weil dann kann schon der kleinste Wind einfach die Ernte wegblasen. Jesus was saying that the fields are overripe, that it's easier than you realize. Und Jesus sagt hier, dass das Feld überreif ist, dass es sogar noch leichter ist, als wir überhaupt denken. And he said, do not say, oh yes, one day that'll happen, you know, in 4 months time, or that'll happen one day. Und er sagt auch, ja, sag nicht, dass eines Tages wird es passieren, vielleicht in 4 Monaten, da wird es passieren. He said, lift up your eyes and see. Nein, er hat gesagt, hebe deine Augen und seht. It's ready now. Es ist wirklich jetzt. When my father asked for prayer, I didn't know he was ready now. Als mein Vater nach Gebet gefragt hat, da wusste ich nicht, dass er jetzt schon bereit war. I've been praying for him my whole life. Und ich habe mein ganzes Leben lang für ihn gebetet. I didn't know he was ready right now. Und ich wusste nicht, dass er jetzt schon bereit ist. I believe that God is releasing a supernatural faith to see that the harvest is more ripe than you realize. Und ich glaube, dass Gott einen übernatürlichen Glauben freisetzt, damit ihr seht, dass die Ernte reifer ist, als ihr denkt. And I felt him tell us, don't put off to tomorrow what there is grace for today. Und ich habe ihn sagen hören, dass er sagt, ja, verschieb nicht auf morgen, wofür die Gnade schon heute da ist. Today is the day of salvation. Weil heute ist der Tag der Errettung. There is grace for that today. Die Gnade ist dafür da schon heute. And praise the Lord, we're not called to preach the word of God with persuasive words of men's wisdom. Und wir sind nicht berufen, das Wort in überzeugenden Weisheiten zu predigen. I feel like George is my twin brother from another mother. Ich spüre irgendwie, dass Georg mein Zwillingsbruder von einer anderen Mutter ist. We both have a deep love for the Word of God. Wir beide haben so eine tiefe Liebe für das Wort Gottes. A deep love and honor for the presence of the Holy Spirit. Und eine tiefe Liebe und Ehre für die Gegenwart des Heiligen Geistes. But I believe that the Holy Spirit is wanting to release the Word and the Spirit together to see the glory of the Lord manifest on the earth. Und aber ich glaube, dass der Herr den oder der Heilige Geist den Geist und das Wort zusammen manifestieren will, um die Herrlichkeit Gottes auf der Erde freizusetzen. And glory is manifested in signs and wonders and miracles. Und die Herrlichkeit setzt sich auch frei in Zeichen und Wundern. Halleluja. Halleluja. As Dr. George was sharing this morning, I believe that the Lord wants to help you know who you are talking to. Wie Georg heute Morgen gepredigt hat, ich glaube, dass wirklich Gott möchte, dass ihr wisst, wer er ist. You know, when I was just 12 years old, I went to a youth camp. Als ich 12 Jahre erst war, da bin ich zu so einer Jugendfreizeit gegangen. And I believed in God. Und ich habe schon an Gott geglaubt. Everybody was lifting up their hands, worshiping God. Und jeder hat seine Hände gehoben und hat Gott gepriesen. And I just got honest with him. Und ich bin einfach ehrlich mit ihm gewesen. I said, Lord, I believe in you. Und ich habe gesagt, Herr, ich glaube an dich. But I can't see you and I don't know you. Aber ich kann dich gar nicht sehen und ich kenne dich gar nicht. Very hard to sing and worship someone I can't see and I don't know. Es ist echt schwer, jemanden zu preisen, den ich nicht sehen kann und den ich nicht kenne. I believe the Holy Spirit had put a hunger in my heart to know him. Und ich glaube, der Heilige Geist hat einen Hunger in mein Herz gelegt, ihn zu kennen. And so right there in the worship, I just said, help. Und habe ich einfach im Lobpreis gesagt, hilf mir. And he did. Und das hat er gemacht. And suddenly I knew who I was worshiping. Und plötzlich wusste ich einfach, wen ich da anbete. He made himself real to me. Er hat sich mir real gemacht. God will do that for every person. Und das wird Gott für jeden machen. Who would allow that holy frustration on the inside to bring them to the place where they ask and believe they will receive help from him. Wo sie diesen frustrierten Hunger in sich drin haben und ihnen erlauben, dass er sich nach ihm ausstreckt. Help is still my best prayer. Hilf mir ist immer noch das beste Gebet, das ich kenne. Because the humble always get help. Weil die Demütigen, die werden immer Hilfe bekommen. The Bible says he is our ever-present help in time of need. Die Bibel sagt, er ist unsere immer unsere Hilfe in der Zeit der Not. And my time of need is all the time. Und meine Zeit der Not ist eigentlich immer. So if I actually look to him for help. Also wenn ich zu ihm schaue für meine Hilfe, he'll help me. Dann wird er mir helfen. But sometimes we forget that we need his help. Manchmal vergessen wir, dass wir seine Hilfe brauchen. We just can assume his help. Wir nehmen einfach seine Hilfe an. But I believe that power flows out of relationship. Aber ich glaube, dass die Kraft auch aus der Beziehung herausfließt. I remember when I first started moving in the power of God with miracles. I was ministering one night in the US. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, in Zeichen und Wunder zu dienen, da habe ich dann gedient an einem Abend in den USA. I'm from Australia. Ich bin ursprünglich aus Australien. But that night, the Lord did an extraordinary miracle. A lady who had no eardrum and no ear was instantly healed. She could hear. Und an dem Abend hat Gott ein wunderbares Wunder getan. Da war eine Frau, die hatte kein Trommelfell mehr und sie konnte nicht hören. Und von einer Sekunde auf die andere konnte sie perfekt hören. And everybody just reached out to God. The gift of faith came in the room and miracles were happening all over the place. Und jeder hat sich danach echt nach Gott ausgestreckt und Wunder sind in den Raum gekommen. But I was just starting in ministry. Aber das war noch sehr am Anfang meines Dienstes. And I remember going home that night thinking to myself, oh God, that was amazing, but they're going to bring all their sick friends again tomorrow. Und ich weiß noch, wie ich dann auf dem Heimweg gedacht habe, oh Gott, das war wunderbar, aber jetzt werden sie ja alle ihre kranken Freunde morgen mitbringen. I hope you do it again. Ich hoffe, du machst das nochmal so. And I started to feel the pressure. Aber ich habe einfach angefangen, diesen Druck zu spüren. And as I walked into my room, und als ich dann in mein Zimmer gegangen bin, I'd left my computer playing on shuffle, just shuffling through different audio things I had. Und dann habe ich meinen Computer laufen lassen, dass er unterschiedliche Musik spielt. And Catherine Kuhlmann was speaking. Und dann kam auch Catherine Kuhlmann dran. And it was a recording of one of her old radio shows. Und es war eine Aufnahme von ihren alten Radioaufzeichnungen. And she was saying, every time I walk out onto the platform, I die a thousand deaths. Und sie hat gesagt, jedes Mal, wenn ich auf die Plattform komme, dann sterbe ich 1000 Tode. Knowing that for many people this is their last hope. Weil ich weiß, dass es für viele Menschen einfach ihre letzte Hoffnung ist. I thought, I understand. Und dann dachte ich, oh ja, das kann ich verstehen. But then she said, but I encourage myself in this. Und dann hat sie aber gesagt, aber ich ermutige mich damit. Everything Jesus did on the earth, he did as a man, utterly dependent on the Holy Spirit. Alles, was Jesus auf der Welt getan hat, hat er getan als ein Mann, der komplett von Gott abhängig war. And the Holy Spirit never let him down. Und der Heilige Geist hat ihn nie im Stich gelassen. And then she said, and the Holy Spirit will never let you down. Und dann hat sie gesagt, und der Heilige Geist wird dich nie im Stich lassen. And I felt like I'd been kissed by God. Und dann habe ich mich gefühlt, als wäre ich von Gott geküsst worden. You know, he is our help. Wisst ihr, er ist unsere Hilfe. Not by might, not by power, but by his Spirit. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch seinen Heiligen Geist. So I've learned to lean into him. Also habe ich es gelernt, auf ihn zu vertrauen. I love your falling into the glory picture. Ich liebe euer Bild davon, in die Herrlichkeit hineinzufallen. Because that's what I like to do. Weil ich mag es, das so zu tun. I like to actually lean back intentionally posturing my heart to know and remember that I am in him. Also ich lehne mich gern zurück und nehme diese Haltung ein, in der ich mich weiß, dass ich in ihm bin. So, he is in me, And I am in him. Also er ist in mir und ich bin in ihm. And I can do all things when I'm positioned in him. Und ich kann alle Dinge tun, wenn ich in ihm positioniert bin. The Bible says I can do all things through Christ who strengthens me. Die Bibel sagt, ich kann alles tun durch Christus, der mich stärkt. In the Greek that would be interpreted I can do all things positioned at rest in him. Also wenn man das aus dem Griechischen rausliest, würde das auch so viel heißen wie ich kann alle Dinge tun positioniert in ihm. But I remember one night I was ministering. Ich erinnere mich noch an einem Abend, da habe ich gedient. And it was becoming so common that deaf ears would be one of the first miracles that would happen. Und es war so üblich, dass eigentlich die Taubenohren das erste waren, was geöffnet wurde. And I loved seeing God open completely deaf ears because it was a demonstrable miracle that would release faith. Und ich habe es einfach geliebt, dass Gott diese tauben Ohren öffnet, weil es war einfach ein demonstratives Wunder, das den Glauben gestärkt hat. In fact, just while we've been here in Europe, we've seen numerous completely deaf ears open in the last few weeks. Und auch wenn wir hier die letzten Wochen in Europa waren, haben wir viele Zeichen gesehen, wo einfach die taube Ohren geöffnet wurden. It's been one of the most common miracles that we see. Es ist eines der häufigsten Wunder, das wir sehen. I think it's because God has a sense of humor. Ich glaube, das ist, weil Gott einen Sinn für Humor hat. He's just reminding me, I'll never let you down. Er erinnert mich einfach immer wieder daran, dass er mich nie im Stich lässt. But this night I was praying for somebody who needed a healing. Aber an dem Abend habe ich für jemanden gebetet, der hat Heilung gebraucht. And I wanted God to demonstrate a miracle so everyone else would have faith. Und ich wollte, dass Gott dieses Wunder demonstrieren kann, dass jeder Glauben empfangen wird. I was going for it, releasing the anointing. Und dann habe ich die Salbung freigesetzt. Come on, God. Komm schon, Gott. Berühre ihn. And I heard the Holy Spirit say, und ich habe gehört, wie der Heilige Geist gesagt hat, would you like some help with that? Hättest du gern, dass ich dir damit helfe? Because nothing was happening. Weil nichts ist passiert. And I suddenly realized, und dann habe ich realisiert, I had gotten into a mode of trying to do it by the gift instead of resting into the power of the giver. Dann habe ich realisiert, dass ich versucht habe zu tun durch eine Gabe statt dass ich mich einfach in ihn hineingelehnt habe. So I leaned back. Also habe ich mich so zurückgelehnt. I said, yes, please, gesagt, I would like some help. Und habe gesagt, ja, bitte, ich hätte gern Hilfe. And when I stepped forward, people couldn't even get close to me. Und als ich dann wieder nach vorne getreten bin, konnten Leute sich mir nicht mal mehr nähern. The power of God would throw them backwards and they would be healed. Und weil die Kraft Gottes sie so zurückgeworfen hat und sie wurden geheilt. And I thought, your ways are better than my ways. Und dann habe ich gesagt, ja, deine Wege sind besser als meine Wege. I want to do it your way, Lord. Ich möchte es auf deine Wege tun, Herr. Recognizing our dependence on the Holy Spirit is the place where power and peace flows. Also da, wo wir unsere Abhängigkeit vom Herrn erkennen, ist da, wo der Frieden und die Kraft fließt. Psalm 121, verse 1. Psalm 121, Vers 1 says, I will lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? Heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Von wo kommt meine Hilfe? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Meine Hilfe kommt vom Herrn, dem Erschaffer von Himmel und Erde. You know, Jesus modeled this lifting his eyes to heaven for us. Und Jesus ist ein Beispiel für uns, dieses in den Himmel zu schauen. He understood his dependence on the Holy Spirit. Weil er hat seine Abhängigkeit vom Heiligen Geist verstanden. Even though he was fully God, he humbled himself as a man and modeled to us what life in the Spirit could look like. Auch wenn er Gott war, hat er sich gedemütigt wie ein Mensch und hat uns gezeigt, wie das Leben so aussieht. And so very often when you read about the life of Jesus, you see him about to do a major miracle. Und wenn du das Leben Jesu studierst, siehst du, dass es sehr oft so ist, dass er gerade dabei ist, ein großes Wunder zu tun. And very often before a notable miracle, we read Jesus lifting his eyes to heaven. Und sehr häufig vor solchen Wundern lesen wir, dass es dann heißt, dass Jesus sein Auge zum Himmel gehoben hat. You can read it in Matthew 14, where he was about to multiply the loaves and the fishes. Du kannst es zum Beispiel in Matthäus 14 sehen, wo er das Brot und die Fische vermehrt hat. Says they're looking up to heaven. Und da heißt es, dass er aufschaute zum Himmel. He blessed the bread. Und das Brot gesegnet hat. And it was multiplied. Und dann wurde es multipliziert. You can read in Mark chapter 7 about when he's about to heal the deaf man. Du kannst es auch in Markus 7 lesen, wo er den Tauben heilen möchte. It says, looking up to heaven, he sighed and said, Ephphatha, be opened. Und da heißt es, er schaute auf zum Himmel und er seufzte und sagte, Ephphatha, sei geheilt. And we read when he was standing before the tomb of Lazarus. Und auch als er vor dem Grab von Lazarus stand. In John 11. In Johannes 11. He tells us, Jesus lifted up his eyes. Da heißt es, Jesus hob seine Augen. And he said, Father, I thank you that you've heard me. Und er hat gesagt, Vater, ich danke dir, dass du mich schon erhört hast. I know that you always hear me. Ich weiß, dass du mich immer hörst. But because of the people who are standing by, I said this. Aber wegen den Leuten, die um mich herumstehen, sage ich jetzt das. That they may believe that you sent me. Damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. And then he cried out with a loud voice, Lazarus, come forth. Und dann hat er ausgerufen in einer lauten Stimme, Lazarus, komm heraus. He did this talking to the Father, so that everyone around him would recognize the connection he had. Er hat es getan und so mit dem Vater gesprochen, damit jeder erkennen konnte, diese Verbindung, die er hatte. Now I know Jesus lives on the inside of us. Ich weiß, dass Jesus in uns drin lebt. That the Spirit of God is on the inside of us. Und dass der Geist Gottes in uns drin ist. But Jesus modeled lifting up his eyes. Aber Jesus hat uns gezeigt, dass wenn wir die Augen aufheben, as a way of recognizing that our help comes from the Lord. Das ist eine Art, ist, um zu anerkennen, dass unsere Hilfe vom Herrn kommt. And I believe that he wants every one of us to be able to have this same connection. Und ich glaube, dass jeder möchte, dass jeder von uns dieselbe Verbindung hat. In fact, the disciples saw Jesus pray. Es war ja auch so, die Jünger haben Jesus beten sehen. There was something different about his prayers. Und da war etwas anders an seinem Gebeten. Well, they had great power. Sie hatten viel Kraft. But he didn't pray like they prayed. Aber sie haben nicht gebetet, wie er gebetet hat. They prayed the right prayers. They prayed biblical prayers. Sie haben die richtigen Gebete gebetet. Sie haben die biblischen Gebete gebetet. But when he prayed, he knew who he was talking to. Aber als er gebetet hat, da wusste er, mit wem er spricht. And finally they said, teach us how to pray. Und irgendwann haben sie ihn dann gefragt und gesagt, ja, zeig uns, wie man betet. So he said, all right, when you pray, pray like this. Dann hat er gesagt, okay, wenn ihr betet, dann betet so. Our Father. Vater unser. He was saying, the relationship you see me having with the Father. Er hat gesagt, also die Beziehung, die ihr seht, die ich mit dem Vater habt, is the same relationship you're invited into. Ist dieselbe Beziehung, in die ihr auch eingeladen seid. When you pray, you don't have to just speak words hoping someone will hear you. Wenn ihr betet, müsst ihr nicht einfach Worte aussprechen und hoffen, dass jemand euch hören wird. You don't have to pray, you know, religious prayers hoping that you get it right. Ihr müsst keine religiösen Gebete gebeten und irgendwie hoffen, dass ihr es schon richtig hinbekommt. You can lift your eyes with the same confidence Jesus had. Ihr könnt eure Augen heben mit demselben Bewusstsein, das Jesus hatte. You are invited to come into a relationship where you know that he hears you. Ihr seid in eine Gemeinschaft eingeladen, wo ihr wisst, dass er euch erhören wird. He did this in front of Lazarus's tomb to help you and I know that we could have this connection. Er hat es vor Lazarus seinem Grab so gemacht, damit du und ich wissen können, dass wir die gleiche Verbindung haben können. When you pray, pray our Father, my Father and Jesus' Father. Wenn du betest, dann bitte so: unser Vater, also mein Vater und Jesus sein Vater. The way I'm approaching you right now, Father, is in the on the same basis Jesus could approach you. So wie ich zu dir jetzt komme, Vater, ist genau wie Jesus zu dir gekommen ist. Because in the name of Jesus, the way has been made for me to boldly come before you. Weil durch Jesus ist der Weg gemacht, dass ich mutig vor dich kommen kann. I used to come before the Lord. Here I am to worship, feeling like a hypocrite. Ich bin früher immer so vor den Herrn gekommen, dass ich gesagt habe, ja, hier bin ich, um anzubeten, wie ein Heuchler. But God doesn't want you to approach him like that. Aber Gott möchte nicht, dass du so vor ihn kommst. He wants you to believe that he's better than you feel like you deserve. Er möchte, dass du glaubst, dass du besser bist, dass mehr dass er besser ist, als du fühlst, was du verdienen würdest. The Bible says, even if your heart condemns you, he's greater than your heart. Es heißt, sogar wenn dein Herz dich verdammt, ist er sogar größer als dein Herz. It's by grace we are saved through faith. Es ist, dass wir durch Gnade gerettet sind, durch Glauben. Not of works, lest anyone should boast. Nicht aus Werken, damit sich keiner rühme. It means you've actually got to have faith that he's better than you feel like you deserve. Also das heißt, du brauchst Glauben, dass er wirklich besser ist, als du fühlst, dass du es verdienen würdest. That because of Jesus' sacrifice, you have been forgiven. Dass durch Jesu Opfer dir Vergebung zuteil wurde. That you've been made as righteous as Jesus. Dass du so gerecht geworden bist wie Jesus. Is anyone here as righteous as Jesus? Ist jemand hier so gerecht wie Jesus? Everyone who has been born again. Jeder, der von neuem geboren ist. Who has received this grace by faith. Der diese Gnade im Glauben empfangen hat. Has been made as righteous as Jesus. Ist so gerecht geworden wie Jesus. And if your heart does not condemn you, you have boldness before the Lord. Und wenn dein Herz dich nicht verdammt, dann hast du Kühnheit vor dem Herrn. That's why we've got to renew our minds to the truth of this glorious good news. Deswegen müssen wir unseren Verstand erneuern, dieses Wort zu empfangen. And those who would humble themselves like little children and receive this glorious grace. Und die sich selbst demütigen wie kleine Kinder und seine Gnade empfangen. Can then pray like Jesus. Können dann so beten wie Jesus. I know that you hear me. Ich weiß, dass du mich hörst. Halleluja. Halleluja. You see, this simple, simple gospel. Wisst ihr, dieses sehr einfache Evangelium. Will cause the earth to see the glory of God. Wird bewirken, dass die Welt die Herrlichkeit Gottes sehen wird. Because when you grab this. Weil wenn du das ergreifst. Nothing will be impossible for those who believe. Wird nichts unmöglich sein, denen die glauben. Halleluja. Halleluja. I want to just share with you a few testimonies. Ich möchte ein paar Zeugnisse mit euch teilen. Because this is a miracle service. Weil das hier ist ein Wundergottesdienst. This is my favorite thing. Und das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Because God gets glorified. Weil Gott wird verherrlicht. He manifests himself as who he is. Er manifestiert sich als der er ist. He went about doing good, healing all who were oppressed of the enemy. Er ist umhergegangen und hat Gutes getan und allen geholfen, die vom Feind unterdrückt waren. And he's the same yesterday, today and forever. Und er ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. And there is nothing that can hinder his power except unbelief. Und es gibt nichts, was seine Kraft zurückhalten kann, außer Unglaube. Because God's heart is for those who would believe to receive the free flow of his blessing. Weil Gottes Herzen ist für die glauben, dass sie den freien Fluss seines Segens empfangen. This is a story about a young woman that came to one of our miracle meetings in Australia. Und das ist jetzt eine Geschichte über eine junge Dame, die zu unseren Treffen in Australien gekommen ist. She had what was called a unicorn uterus. Sie hatte etwas, das nennt man ein Einhorn, eine Einhorngebärmutter. Because she only had half a womb and one fallopian tube. Also sie hatte nur eine Gebärmutter, nur ein nur eine halbe Gebärmutter, nur eine Eileiter. Eierstock, ja. And so the doctors had done surgery and seen this half a womb and one fallopian tube. Und die Ärzte hatten da schon das gesehen und haben einfach gesehen diese halbe Gebärmutter und diesen halben Eierstock. And they had ultrasounds and they'd taken pictures on the operating table. Und sie hatten davon Ultraschall und andere Bilder gemacht. And they showed her that this is your condition. Und sie hatten ihr gezeigt, dass das ihr Zustand ist. It would mean that if you ever get married and you want to have children, if you fell pregnant, it would be life-threatening and you couldn't carry a baby to term. Das würde hätte geheißen, dass wenn sie geheiratet hätte und Kinder kriegen wollte, dass wenn sie schwanger wäre, dass das einfach lebensbedrohlich gewesen wäre. And this was bad news for a young woman. Und das sind schlechte Neuigkeiten für eine junge Frau. But then she remembered the word of God. Aber dann hat sie sich ans Wort Gottes erinnert. He said, "Sing, O barren, you who have not born." Und heißt es, singe, du Unfruchtbare, du nicht noch nichts gebärt. Because God will do a miracle. Weil Gott wird ein Wunder tun. And so she had booked to come up to Brisbane to one of our miracle meetings. Und sie hatte dann geplant, zu einem unserer Wundertreffen in Brisbane zu kommen. She lived 12 hours away. Und sie hat 12 Stunden entfernt gewohnt. But she came believing she was going to get healed. Aber sie ist gekommen im Glauben, dass sie geheilt wird. There was no word of knowledge for her condition. Da gab es kein Wort der Erkenntnis für ihren Zustand. She just came on the front for prayer at the end. Sie ist einfach nach vorne gekommen für Gebet am Ende des Gottesdienstes. And lifted up her hands. Und sie hat ihre Hände gehoben. I just told her, lift up your eyes to heaven. Und ich habe ihr einfach gesagt, ja, heb deine Augen zum Himmel. Ask him if he wants to heal you. Und frag ihn, ob er dich heilen möchte. I like to do that because I already know what the answer is. Das mache ich gern, weil ich weiß schon, was die Antwort ist. It's always the will of God to heal you. Es ist immer der Wille Gottes, dich zu heilen. And he's not putting off to tomorrow what there is grace for today. Und er verschiebt nicht auf morgen, wofür die Gnade heute schon da ist. So she lifted up her hands and the power of God touched her. Und sie hat ihre Hände gehoben und die Kraft Gottes hat sie berührt. She said she felt like fire in her belly. Und sie hat gesagt, sie hat wie ein Feuer in ihrem Bauch gespürt. And she heard the Lord say, "It is done." Und sie hat gehört, wie der Herr gesagt hat, es ist gemacht. Well, she went back to the specialist. Und dann ist sie zurück zu dem Spezialisten gegangen. And they did an MRI. Und sie haben dann so eine Kernspintomographie gemacht. And then she went. The doctor said, "I can't explain this." Und dann hat der Arzt gesagt, ich kann das nicht erklären. He said, "I have the ultrasound and the pictures I took on the operating table that I saw with my own eyes. You only have half a womb and one fallopian tube." Und dann hat er gesagt, ja, ich habe hier die Bilder von dem Ultraschall und auch von wo ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe, dass du nur halbe Gebärmutter und nur einen Eierleiter hast. But this MRI. Aber diese Kernspintomographie is clearly showing you have a complete womb and two fallopian tubes. Zeigt, dass du eine komplette Gebärmutter und zwei Eierstöcke hast. There are no abnormalities at all. Das sind gar keine Unnormalitäten. Halleluja. Halleluja. Yay, God. Yay, God. This is that video. We'll show that video. Also wir zeigen jetzt ein Video. Brooke had half of her uterus missing and was told that she would likely never have children. But God did the impossible. I had to have emergency surgery and the surgeon showed me pictures of my insides and showed that I only had one fallopian tube and a half a womb. I saw it with my own eyes. He told me that I might not be able to have children or I could lose the baby and I could risk my life getting pregnant. Then I went to a miracle meeting in Brisbane. I got prayed for and I saw Jesus. He touched my belly and he said, "Consider it done." Then I went back to the surgeon, had an MRI. He said, I can't explain what happened because when I opened you up, I took pictures and your fallopian tube wasn't there. Now everything is normal and you've got your whole womb, your whole fallopian tube. And he pulled up all the pictures again and showed me again where it wasn't there, but now it is there. And that's because Jesus restored it when I went to that miracle meeting. If God can restore Hallelujah. Half the uterus and the fallopian tube, there is nothing he can't do for you. Put your faith in God today. We have the reports and the scans from before and after, and actually now they are they're putting it in a medical journal because it's a creative miracle. Wir haben auch die Berichte davon und auch die Scans von davor und danach, und die bringen das jetzt sogar in so einer medizinischen Zeitschrift raus. Her mother got saved as a result. Und ihre Mutter hat sich daraufhin auch bekehrt. So Brooke is now part of our church and on the ministry team and studying in our school. Und sie ist auch jetzt Teil unserer Gemeinde und auch in unserem Dienst. I want to tell you another story. Und ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. About a couple that interrupted one of my services. Über ein Paar, das einen Gottesdienst von mir mal unterbrochen hat. I don't want to encourage you to do that. Ich ermutige euch nicht, das nachzumachen. But the gift of faith was in the room. Aber die Gabe des Glaubens war in dem Raum. People were getting healed spontaneously. Und Menschen wurden einfach spontan geheilt. Lord, I thank you that you're healing spontaneously now in Jesus' name. Ich danke dir, dass du auch hier jetzt spontan heilst. And so this couple came forward and said, "Please, will you pray for our son? He's in the hospital." Und das Paar ist nach vorne gekommen und hat gesagt, "Bitte bete für unseren Sohn, er ist im Krankenhaus." I remembered a story of John G. Lake. Und ich habe mich dann an die Geschichte erinnert von John G. Lake. He got a prayer request for a woman that was in an insane asylum in Wales. Er hat eine Gebetsanfrage bekommen für eine Frau, die in einem Psychiatrie in Wales war. And he was in South Africa when they got this prayer request in a meeting. Und er war in Südafrika, als sie dieses Gebetsanliegen in einem der Treffen hatten. So he got down on the platform and he just began to intercede, asked everyone to pray with him. Also hat er einfach jeden gefragt in dem Treffen, dass sie einfach da Fürbitte leisten. And he went into a trance. Und er ist dann wie in einer Trance. And saw himself going to Wales, walking into a room and laying hands on this woman that was strapped to a bed. Und dann hat er sich gesehen, wie er nach Wales gegangen ist in diesen Raum und dieser Frau die Hände aufgelegt hat. At that very moment she was put into her right mind. Und in genau dem Moment war sie wieder klar im Verstand. Well, I remembered that testimony when this couple came forward. Und ich habe mich an dieses Zeugnis erinnert, als dieses Paar da nach vorne kam. And I went to pray. Und da habe ich halt angefangen zu beten. And I felt myself going into this deep place of intercession. Und dann habe ich gespürt, wie ich einfach in diesen tiefen Ort der Fürbitte gekommen bin. And I imagined myself walking into his hospital room and laying hands on him. Und dann habe ich mir einfach gesehen, wie ich vor mir gesehen, wie ich in dieses Krankenhauszimmer gegangen bin und meine Hände ihm aufgelegt habe. In the name of Jesus, be healed. Und gesagt habe, im Namen Jesus sei geheilt. Well, I didn't find out what happened until 7 years later. Und ich habe nicht rausgefunden, was passiert ist, bis es 7 Jahre sind dann erst vergangen. I was visiting a friend's church in New South Wales. Und ich war dann in einer Gemeinde von einem Freund in New South Wales. And South Wales. In Australia. In Australien. And when in between the services, a couple came up to me. Und zwischen den Gottesdiensten ist dann ein Paar zu mir gekommen. They said, "Do you remember us?" Und sie haben gefragt, erinnerst du dich noch an uns? I said, "I'm sorry." No. Ich habe gesagt, oh, tut mir leid, nein. They said, "We interrupted your service 7 years ago." Und sie haben gesagt, ja, vor 7 Jahren haben wir deinen Gottesdienst unterbrochen. I said, "I do remember you." Und dann habe ich gesagt, ah ja, jetzt weiß ich sie da. They said, "Did you know what happened?" Und dann haben sie gesagt, weißt du, was passiert ist? I said no. Habe ich gesagt nein. They said our son had been in the hospital with end-stage lymphoma. He had tumors all through his body. Und unser Sohn war in einem Krankenhaus und hatte Lymphkrebs. And that very night he was instantly healed and has been cancer-free ever since. Und in der Nacht wurde er geheilt und ist seitdem krebsfrei. Halleluja. Halleluja. Can Can I share a couple more testimonies? Kann ich noch ein paar Zeugnisse mitteilen? Because the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. I want you to know that the same Jesus who did this for these people will do it for you. Ich möchte, dass ihr weißt, dass der gleiche Jesus, der das für diese Menschen getan hat, das auch für euch tun kann. Our television producer is a young man who came to Brisbane with his wife to study with us originally. Und da gibt's einen Fernsehproduzenten, der als junger Mann zu uns gekommen ist, um mit uns bei uns zu lernen. And they lived with us for a few months and then they lived next door to us. They were like family. Und sie haben für ein paar Monate bei uns gelebt und dann direkt neben uns und die waren einfach wie Familie für uns. And then they had their first baby. Und sie haben dann ihr erstes Kind bekommen. And the morning she was born, they called me and said, oh, she's just been born. And I said, oh, it's so wonderful. I'll come and see her tonight after I speak at this conference. Und da haben sie mich angerufen und haben gesagt, ja, es ist gerade geboren, das neue Kind. Und habe ich mich gefreut und habe gesagt, ja, ich sehe es direkt nach dem Gottesdienst auf der Konferenz dort. And I said, call me if you need anything. Und ruf mich an, wenn du irgendwas brauchst. Well, I was on my way to the conference. Und dann bin ich zu der Konferenz gegangen. And I got a phone call from the hospital. Und habe einen Anruf vom Krankenhaus bekommen. And it was the midwife. Und das war die Hebamme. And she said, Nathaniel and Haley asked me to call you. Nathaniel und Haley haben mich gebeten, dich anzurufen. They said, the baby had a heart attack and has been without oxygen for more than 4 minutes. Und sie haben gesagt, das Baby hatte einen Herzschlag und war seit mehr als 4 Minuten ohne Sauerstoff. It's a very serious situation. We don't expect her to recover. Und es ist eine sehr ernste Sache und wir glauben nicht, dass sie sich davon erholen wird. Would you come? Würdest du kommen? Well, praise the Lord. I arrived at the conference and I asked the beautiful people, could my intern please preach for you? Und dann bin ich, als ich bei der Konferenz war, habe ich einfach gefragt, ob einfach mein Praktikant da für mich predigen kann an dem Abend. Her name is Sarah Cheeseman. Today she's an international prophetic ministry. Also sie, ihr Name ist Sarah und sie hat heute auch einen internationalen prophetischen Dienst. But this was the first time she'd ever preached. Aber das war das erste Mal, dass sie gepredigt hat damals. And they graciously excused me while I went to the hospital. Und sie haben einfach mir erlaubt, da dann zu dem Krankenhaus zu gehen. And I walked into the hospital and the nurses were waiting for me. Und ich bin dann in das Krankenhaus gelaufen und die Krankenschwestern haben schon auf mich gewartet. They said, "Are you the minister?" Und sie haben gesagt, ja, bist du die Dienerin? They said, they don't seem to understand how serious this is. Und sie haben gesagt, ja, die verstehen, glaube nicht, wie ernst das ist. And I looked at them and I thought, I think you have the wrong lady here. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, ich glaube, die haben hier die falsche Dame. Because they were wanting me to do grief counseling. Weil sie wollten, dass ich irgendwie so Trauersorge mache. So we walked into the hospital room and saw baby Gabriella hooked up to the life support machine. Und wir sind dann dorthin gekommen und dann haben wir gesehen, wie dieses Baby Gabriella an diesen lebenserhaltenden Maschinen hing. And she was gray. Und sie war schon grau. So I said, Nathaniel, take a picture. This is going to preach really well. Und dann habe ich gesagt zu dem Mann, Nathaniel, mach mal ein Foto, das wird eine gute Predigt. And I said, start filming. This is going to be an awesome testimony. Und habe gesagt, ja, jetzt und danach filmst du, das wird ein wunderbares Zeugnis. You're going to see these pictures. Und ihr werdet die Bilder gleich sehen dürfen. And I said to the nurses, Haley needs to start expressing milk because this baby is going to be breastfed. Und die Krankenschwester hat dann gesagt, ja, wir müssen die jetzt mit Milch füttern. And the nurses looked at me like, who is this person? Also sie hat zur Krankenschwester gesagt, ja, sie braucht jetzt Futter, sie muss jetzt gestillt werden. And the nurses were like, oh dear. Und die Krankenschwestern haben gesagt, oh, was ist da los? And we prayed and we worshiped. Und wir haben gebetet und wir haben Lobpreis gemacht. Nothing seemed to happen. Und es sah aus, als würde nichts passieren. But we knew God was going to do a miracle. Aber wir wussten, dass Gott ein Wunder tun würde. And so the next day, that day she was airlifted to another specialist hospital. Und an dem Tag wurde sie mit dem Flugzeug noch in ein anderes Krankenhaus gebracht. The doctor told Nathaniel that, listen son, because she's been without oxygen for so long, more than 4 minutes, we believe her brain has been terribly damaged and she will never recover. Und die Ärzte dort haben gesagt zu dem Nathaniel, ja, wir glauben dadurch, dass einfach sie 4 Minuten ohne Sauerstoff war, ist ihr Gehirn so zerstört, dass sie sich nicht mehr erholen kann davon. He told me and I told him, don't tell Haley that. Und er hat mir dann gesagt, ja, sag das meiner Frau nicht. We just prayed again. Wir haben einfach weiter gebetet. Thanked God for the healing. Wir haben Gott für die Heilung gedankt. The next day they were sitting by her crib. Am nächsten Tag saßen sie da bei ihrem Bettchen. I told Nathaniel, keep filming. This is going to be awesome. Und ich habe Nathaniel gesagt, film einfach weiter, das wird wunderbar. So he was filming. Also hat er gefilmt. Haley was reading the Bible to baby Gabriella. Und die Mutter Haley hat die Bibel zu dem Baby vorgelesen. And he captured the moment when she opened her eyes. Und sie hat den Moment aufgefangen, wo das Baby ihre Augen geöffnet hat. By that afternoon she was fully feeding, had nothing wrong with her. There was nothing, not a trace of brain damage, and today she's healthy and happy. Und von dem Moment an ging es dem Kind komplett gut, war nichts mehr falsch mit ihm und es ist gesund bis heute. This is just a short clip of that. You can see a longer clip on YouTube. I think it's My Baby's Heart Stopped. And you'll see a longer video, but also this is just a short. Jetzt nur ein kurzer Ausschnitt. Ihr könnt eine längere Version auch auf YouTube finden. 30 minutes old when her heart stopped beating for 4 minutes. They were able to resuscitate her, but they said there's little to no hope. Also da gab's keine Hoffnung, dass sie sich wiederherstellt. The hospital called me to come in and when I arrived, und das Paar rief mich und ich saß an diese lebensunterstützenden Maschinen und habe gesagt, ja, mach ein Bild. Und sie hat gesagt, ich soll das Foto machen, weil wir das fürs Zeugnis brauchen. Wir haben gebetet, wir haben die Güte Gottes deklariert, auch wenn da keine Hoffnung zu sein schien. Gabriella opened up her eyes. Und nach ein paar Tagen hat Gabriella auf einmal ihre Augen geöffnet. Happy little girl. Und sie ist jetzt zu einem glücklichen kleinen Mädchen aufgewachsen. Nothing is impossible for Jesus. Nichts ist unmöglich für Jesus. We had a elder in our church who'd been diagnosed with a huge bowel tumor. Wir hatten einen Ältesten in unserer Gemeinde, der wurde diagnostiziert mit einem Krebs da im Bauchbereich. Bowel tumor. And he was only 49 years old, had a family. Und er war erst 49 und hatte eine Familie. He had secondary tumors in the lungs, cancer in the lymph nodes. Er hatte auch Tumore in den Lungen. They did a little bit of they finally decided to do a surgery to remove the main bowel tumor and put in a colostomy bag. Und sie haben dann eine Operation gemacht, wo sie einfach den Tumor unten rausgenommen haben. But the bowel didn't work again. Aber dann hat es auch gar nicht mehr funktioniert. And 9 days after the operation, he was in agony. Und 9 Tage nach der Operation war er in Qualen. They were feeding him with astronaut food through his nose, and he'd have to bring the food back up through his nose. It was just terrible. Und sie haben ihn dann künstlich ernährt über die Nase, und ja, das war ganz schlimm. And his wife said, the doctors told us there's only 48 hours left to live. Und die Ärzte haben dann gesagt, ja, er hat nur noch 48 Stunden zu leben. So I canceled the meeting I was going to and I came to the hospital. Also habe ich das Treffen, bei dem ich war oder hin sollte, abgebrochen und bin dann dorthin gekommen. I said, James, you look terrible. Let's take a picture. This is going to preach really well. Dann habe ich gesagt, ja, James, du siehst schlimm aus. Lass uns ein Bild machen. Das wird eine gute Predigt. So we took a picture and we worshiped God. Also wir haben das Bild gemacht und wir haben Gott gepriesen. And we left. Und wir sind gegangen. The next night at midnight. Am nächsten Abend um Mitternacht. Jesus walked into his hospital room. Ist Jesus in sein Krankenhauszimmer gelaufen. He had a 7-hour encounter with God. Und er hatte 7 Stunden lang eine Begegnung mit Gott. The next morning he woke up completely well. Und am nächsten Tag ist er aufgewacht und war komplett gesund. They had to operate to take the bag out because he didn't need that anymore. Und sie mussten ihn operieren und dann den Rest von dem Organ rausnehmen, weil er das nicht mehr gebraucht. Yeah, the colostomy bag. Ach so, das was er da drin hat, mussten sie wieder wegnehmen, weil das wurde nicht mehr gebraucht. Because everything was working normally. Weil alles wieder normal funktioniert hat. And today, 7 years later, he preaches in our prophetic school. Und jetzt 7 Jahre später predigt er in unserer Prophetenschule. Halleluja. Halleluja. I was in Oklahoma City with Randy Clark ministering at an event called Greater Things. Ich war in Oklahoma City und habe mit Randy Clark an einem Treffen gedient. Tom asked me to pray for a little boy that was autistic and nonverbal, never spoken in sentences. Und Tom hat mich gebeten, für einen Jungen zu beten, der war autistisch und hat noch nie ein Wort gesprochen. I just laid hands on him as I walked out. Und ich habe ihm einfach die Hände aufgelegt, als ich rausgelaufen bin. The next morning, his mother saw him sitting by the window singing. Und am nächsten Morgen hat die Mutter ihn am Fenster sitzen sehen und er hat gesungen. And he turned around and he said, "Mommy, look at the train." Und er hat gesagt, er hat sich umgedreht und hat gesagt, "Mama, schau mal, der Zug." And Mommy fell on the floor. Und dann ist die Mama umgefallen. They're now monthly partners with us, and we caught up with them recently in Dallas. Und die sind jetzt auch Partner von uns, und wir haben uns kürzlich mit denen getroffen in Dallas. Both parents are doctors. Mit den Eltern und auch mit den Ärzten. You'll see the picture here. Und da werdet ihr jetzt das Bild zu sehen. Autistic nonverbal. Zaya was autistic nonverbal, never spoken in sentences, never been able to eat solid food. And we just laid hands on him and thanked the Lord for his healing power. The next day, in the morning, Mum looked over and as I was sitting by the window, and he was singing. And she'd never heard him do anything like that before. And then he turned to her and he said, "Mummy, look at the train." Which is the first time he'd ever spoken. And so I got to see him this last week and we were having wonderful conversation. My heart had to say, "Lord, you are magnificent. Lord, you are Hallelujah. Magnificent. Hallelujah. Magnificent God." Since that time, 2 years ago, we've now seen 3 little children, nonverbal, instantly healed. Also seit dem Tag haben wir in den letzten 3 Jahren 3 Kinder, die auch nicht sprechen konnten, gesehen, wie sie geheilt wurden. This is the last video I want to show you, and then we're going to pray for people. Und das ist jetzt noch das letzte Video, das ich euch zeigen will, und dann werden wir für die Kranken beten. It's of a lady in our church who had lost her hearing in her ear when she was 3 years old from measles. Das ist über eine Dame in unserer Gemeinde, die hat ihr Gehör verloren, als sie 3 Jahre alt war von Masern, durch Masern. So over the years she'd had to have her hearing bones removed, she'd had to have the eardrum removed because it all just got infected and mushy. Über die Jahre mussten einfach ihr Gehörknochen und all das entfernt werden, weil sich das alles infiziert hatte. And I was asking the Lord, "I want to see more notable miracles in my home church, not just when I travel." Und ich habe den Herrn gebeten, ich möchte einfach mehr von diesen Wundern sehen in meiner Heimatgemeinde und nicht nur, wenn ich auf Reisen bin. It was during COVID when we couldn't travel out of Australia. Und es war auch während COVID, wo wir nicht Australien verlassen konnten. And so we called a miracle meeting. Und also haben wir so ein Wundertreffen einberufen. Just like you do here. Genau wie ihr das hier macht. Just so people would focus their faith and come believing. So dass die Menschen ja ihren Glauben fokussieren würden und like the woman with the issue of blood, she decided in her heart, "If I touch him, I will get healed." Genau wie die blutflüssige Frau, die einfach gesagt hat, wenn ich ihn nur berühre, dann werde ich geheilt werden. That's why I think it's power when you say there's a miracle meeting. People focus their faith and say, "I'm going to touch the hem of his garment and be healed." Deswegen glaube ich, dass es auch eine Kraft darin ist, wenn du sagst, das ist ein Wunder Gottesdienst, weil Leute dann das da ihren Glauben drauf fokussieren. I had an encounter one day where I was taken into heaven. Ich hatte mal eine Begegnung, wo ich in den Himmel aufgenommen wurde. And of all the wonderful things that I saw. Und da waren so viele wunderbare Dinge, die ich gesehen habe. I looked at myself and I saw like glistening light in my lungs. Und ich habe auf mich selbst geschaut und habe so wie Licht in meinen Lungen gesehen. And I said, "What is that, Lord?" Und ich habe gefragt, Herr, was ist das? He said, "That's what life looks like." Und er hat gesagt, so sieht Leben aus. The life of heaven. Das Leben des Himmels. And so now often when I go to pray for people, und jetzt oft, wenn ich jetzt für Menschen bete, I have a picture of what is being released. Habe ich ein Bild davon, was freigesetzt wird. The power of God is tangible and it's real. Die Kraft Gottes ist berührbar und sie ist real. When Jesus was transfigured, it says he glistened. Als Jesus verklärt wurde, heißt es, er strahlte. When we are born again, that same glistening light, the life of God, eternal life comes in the inside of us. Und wenn wir von neuem geboren werden, dann kommt dasselbe strahlende Licht, das ewige Licht in uns hinein. So at one point in the meeting, I felt it's time to pray for Kay's ear. Und an einem Punkt in diesem Treffen dachte ich, ja, jetzt ist es Zeit für Kays Ohr zu beten. We'd prayed for her before and nothing happened. Und wir haben auch vorher schon für sie gebetet und es ist nichts passiert. But she'd come for a miracle that night. Aber an dem Abend ist sie für ein Wunder gekommen. She fasted and prayed lunch and dinner. Sie hat gefastet und gebetet, Mittagessen und Abendessen. And she'd read about miracles. Und sie hat über Zeichen und Wunder gelesen. And I knew she had faith. Und ich wusste, dass sie Glauben hat. So before I could even get to her, the Holy Spirit had touched her and opened her ear. Und bevor ich überhaupt zu ihr kommen würde, konnte, hat der Heilige Geist sie schon berührt und ihr Ohr angetastet. I picked her up off the floor and spoke in her ear. This is that footage of when God opened her ear. Ich habe zu ihr sie aufgehoben und habe zu ihr ins Ohr geflüstert und das ist jetzt das Video davon. My friend Kay lost her hearing when she was just 3 years old from measles. And over the years she lost both her eardrum as they had to medically remove it and then all of the hearing bones. So it was medically impossible for her to hear. She had no hearing at all in her ear. But then we had a miracle meeting. And at one point in the meeting, I felt it was time to pray for Kay. Is it possible in the natural for her to hear in this ear? So close your good ear for me, darling. Close it up. And I want you to say what I say, okay? Hallelujah. Jesus. Yes. Nothing is impossible. Father, we give you all. Hallelujah. Hallelujah. Today, she hears perfectly out of that ear. It's an excellent miracle. If God can create an eardrum out of nothing, there's no miracle he can't do for you. Father, we thank you for your presence here today. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart hier. You're not a God who teases. Sorry? You're not a God who teases us. Du bist kein Gott, der uns ärgert. But you are a faithful Father. Sondern du bist ein treuer Vater. Lord, we lift our eyes to you. Herr, wir heben unsere Augen zu dir. You're the same yesterday, today and forever. Du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Father, we ask that you'd stretch forth your hand to heal and do signs and wonders and miracles. Herr, wir bitten dich, dass du deine Hände ausstreckst und heilst und Zeichen und Wunder tust. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Thank you, Lord. Danke, Herr. I'm going to ask the team to come. Ich bitte das Team, dass es nach vorne kommt. Father, thank you for your anointing. Vater, danke für die Salbung. Thank you for your healing power. Danke für deine Heilungskraft. Abba. I feel like there's someone here in this area in front of my hand. Ich glaube, da ist jemand hier in der Gegend vor meiner Hand. I feel like you have an issue in your digestive system, in your stomach. Und ich glaube, du hast ein Problem in deinem Verdauungsbereich oder in deinem Magen. Who's that person right over here? Wer ist das? Da, yeah. In dem Bereich hier. Halleluja. Just put your hand on your belly. Also tu einfach deine Hand auf deinen Bauch. Father, I thank you for your anointing. Vater, danke für deine Salbung. I thank you now in the name of Jesus. Ich danke dir jetzt im Namen Jesus. Supernatural healing. Übernatürliche Heilung. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Be healed in Jesus' name. Sei geheilt in Jesu Namen. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you, Lord. Someone here in this first few rows here, das, right in front of my hand. Das ist jemand vor meiner Hand hier in den ersten paar Reihen. You have a problem with your knee. und du hast Probleme mit deinen Knien. Who's that person? Wer ist das? Yes. Ja, ja. I knew it was a woman. Ich wusste, dass es eine I'm Frau very ist. Excited for you. Ich bin sehr, freue mich schon für dich. Come here. Komm mal nach vorne. Halleluja. What do you think is going to happen? Was denkst du, dass passieren wird? Isn't that exciting? Das ist spannend. Thank you now for the power of God. Hey, happy, healthy knee in the name of life. Woo! You can move your knee now. Move your knee now. Wow. Beweg dein Knie. Hallelujah. Lift up your hands. Look up there. Heb deine Hände und schau zum Himmel. Hey, thank you, Lord, for healing. Danke, Herr, für Heilung. Abba. Hooray. Thanks, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Lord, we give you worship. Wir beten dich an. Oh, I feel like there's someone right here in front of my hand. Ich glaube, da ist jemand direkt hier vor meiner Hand. You have some sort of small growth in your bowel. Und du hast ein kleines Gewächs in deinem Bauch. Like might be im Darm, in the kleinen bowel. Never. Who is that person? Wer ist das? Ein kleines Gewächs im Darm? It might be a nodule or some sort of growth in the bowel. Where is that person? Wer ist das? I want to pray for you. Ich möchte für dich beten. Is there someone here? You've got some sort of obstruction. Yes. Yeah. Come. Father, thank you for your anointing. Vater, danke für deine Salbung. I'm so happy for you. Ich bin so glücklich für dich. Look, lift up your eyes to him. Heb deine Hände, Augen hoch. Father, I thank you right now for your power and your presence. Vater, ich danke dir für deine Kraft und deine Gegenwart. Hallelujah. Healing now in the name of Jesus. Jetzt im Namen Jesus. Hooray. Hurra. Oh, he's so good. I feel like we should do this together. Ich glaube, das sollten wir jetzt zusammen machen. Because one can put 1,000 to flight, two can put 10,000. Weil einer schlägt 1,000, zwei schlagen 10,000. Here's the person right up at the back there that you have a lot of problem in the lower spine. Da ist jemand da hinten und du hast ganz viele Probleme in deinem unteren Rückenbereich. A disc in the lower spine. Vielleicht ist es eine Bandscheibe in deiner Wirbelsäule. Who's that person there? Wer ist das? Okay, you can come. Ja, komm. Halleluja. Ich bin dran. Wow. Wow. Ich glaube, dass hier in dem Bereich ist jemand und du hast ein Problem mit deinem, das linke Ohr sein, wo es so etwas schwerhörig ist, eine leichte Schwerhörigkeit. Im linken Ohr, hier in dem Bereich, hier, linkes Ohr. Wen betrifft es? Bei dir? Nochmal, du. It's the same woman that just came up for the other thing. Come here. So you want to pray? Let's do it together. Okay. Machen wir zusammen. Das linke Ohr, ja. Ja. Also 60% kannst du. Easy. Wie ist das Knie? Father, thank you. 98%. Yes, God. Pushing, kete apa. Father, thank you. Vater, danke. Ooh. Thank you, Lord. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. De, Baba. Sendo kochete ese, Abba. Is there someone over here that you have a deaf ear? Ist hier in dem Bereich jemand, der ein taubes Ohr hat? You can't, yes? Oh, goody. Halleluja. I love when the Lord touches. Ich liebe es, wenn der Herr. Is his ear completely deaf? Both. Also beide Ohren sind sehr schlecht. Also keines, das komplett taub ist. What do we think the Lord is going to do? Was glaubst du, dass der Herr tun wird? It's him. He's the one who does this. Es ist er ist der es tut. We fall into the glory. Wir fallen in die Herrlichkeit. Father, I thank you as we look up to you. You're the healer. Vater, wir schauen auf zu dir, denn du bist der Heiler. Sei geheilt jetzt im Namen Jesus. Yes. Halleluja. Halleluja. Yes. Yes. Yes. Yes. Okay. Okay. Also du musst in seine Ohren sprechen. Sag mal, sprich mir mal nach, was. Danke, Jesus. Halleluja. Hab ich gehört, ja. Praise the Lord. Wow. This is fun. Das macht Spaß. Shakesu. Is there a lady right here in front of my hand that you have? I don't mean to embarrass you, but you have a problem with the breast. Ist da eine Frau hier in dem Bereich, die ein Problem mit ihrer Brust hat? Just here, yeah. Same again. Schon wieder die gleiche. Well, this is wonderful. Das ist wunderbar. I should ask more. Ich sollte noch mehr Fragen stellen. I think this is why he brought you today. Deswegen hat dich heute gebracht. Also sie mussten sie rausschneiden und ich dachte noch heute, ich werde sie wieder zurückbekommen. Du bist dran. I can speak German. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich bin wieder dran. Halleluja. Danke, Herr. Ich glaube, dass jemand hier in dem Bereich ist und du hast mit deinen Augen, irgendwas ist mit Rot-Grün. Entweder ist es eine Rot-Grün-Schwäche oder aber du siehst rote und grüne Punkte auf deinem. Bei dir. Okay, komm her. Halleluja. Do you translate it? Yeah. Okay. Wonderful, wonderful. Hooray. Okay. Come here. Lalo Alea. Setz mal die Brille auf. Jesus, we love you. Father, I thank you for those watching at home, Lord. I thank you for the power of God to touch them. Ich danke dir für die zu Hause zuschauen. Thank you for healing. Yes, Lord. Yes, Lord. Danke für Heilung. Ja, Herr. Who's the person in front of my hand here that has a problem with their lung? Wer ist die Person in, vor meiner Hand, die Probleme mit der Lunge hat? You've been waiting for this. Du hast darauf nur gewartet. Oh, thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. Lift up your hands like you're going to get a present. Hebt eure Hände. Like you're going to get a gift from God. Wie wenn du ein Geschenk von vom Herrn bekommst. Deine Hände. Father, thank you. Vater, ich danke dir. Ich mache so lange hier weiter. Wir machen es simultan. Simultane Heilungssache. Halleluja. Ist hier jemand hier an der Seitenlinie, irgendwie in der Seitenlinie, jemand, du hast Probleme mit deinem Steißbein? Sie kann besser atmen. Steißbein. Hier irgendwo in dieser Seite. Atme tief ein. Steißbeinproblem. Schmerzen im Steißbein. Ist da jemand? Ha? Steißbein? Ich kann freier atmen. Wenn du sitzt. Have many. I can breathe freer, yeah. It's true. Ich kann freier atmen. Danke, Jesus. Das ist das Steißbein. Hey. Okay. Und es zieht da durch. Ja, okay. Red cream also, ja. Bad eyesight is. Pastor will pray for. Also der Pastor wird für dich beten. Ha? Und grün auch noch. Augen. Okay, okay. Red, green. Okay. Und was ist hier? Okay. So that's. Okay. Okay, Halleluja. Da Shakarabasondo Kurabasita Dana. Schleier verschwindet in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Öffne mal deine Augen. Schau mal ins Licht. Ist der Schleier weg? Schau mal. Wie ist es mit dem Schleier? Ist er weg? Thank you, Lord. Danke, Herr. You don't have to respond, but there's a lady here. Du hattest vorher einen Schleier gehabt. Du musst dich jetzt nicht melden, aber da ist hier eine Dame. You have some gynecological problems. Verstehst du, was ich sage? Du hast Probleme mit deinem Unterleib. Okay, thank you, Father. I thank you right now. Vater, ich danke dir gerade jetzt. For completely healing that. Für komplette Heilung. Healing now in Jesus' name. Heilung jetzt im Namen Jesu. Yeah, hallelujah. Thanks, Lord. Halleluja, thank you, danke, Papa. Herr. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Vater. Danke, Vater. Yeah. Someone over here in front of my hand. Jemand hier vor meiner Hand. Just one eye. You have like only partial vision. Du hast auf einem Auge nur teilweise volle Sicht. Who is that? Wer ist das? Okay. You can both come. Yeah, komm. Oh, God, I say. Thank you, Lord. Lift up your hands to heaven. Danke, Herr. Heb deine Hände zum Himmel. Jetzt im Namen Jesus. Danke. This is just if they were in that one section. Das ist nur von dem einen Teil jetzt. Jesus, Abba. Shova papa, she Jesus. Lalo hase papa papa. Lift up your hands to heaven. Heb deine Hände. Jetzt. Healing. Yes, Lord. Father, thank you right now. Bitte danke jetzt. Thank you. Yeah, okay. Yeah, gotcha. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. We're going to continue to pray for people. Wir werden weiter für Menschen beten. As the Holy Spirit leads. Wie der Heilige Geist uns führt. No, but before we go any further. Aber bevor wir weitermachen. I want to ask you if you're here and you know in your heart you haven't surrendered your life to Jesus. Ob du hier bist und du weißt in deinem Herzen, du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben. Jesus is the way, the truth and the life. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. No man comes to the Father but by me. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. It's one thing to believe in Jesus. Es ist eine Sache, an Jesus zu glauben. A lot of people believe in God. Viele Leute glauben an Gott. But it doesn't mean that you are saved. Aber das heißt noch nicht, dass du gerettet bist. Salvation comes by putting your faith in the fact that Jesus died and rose again for the forgiveness of sin. Rettung kommt dadurch, dass du deinen Glauben darin setzt, dass Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. You know, there were two men that were crucified alongside Jesus. Es gab zwei Menschen, die neben Jesus gekreuzigt wurden. One of them was mocking him. Der eine hat sich über ihn lustig gemacht. But the other one said, "We deserve to be here, but he is innocent." Und der andere hat gesagt, wir verdienen es hier zu sein, aber er ist unschuldig. And he looked at Jesus and he said, "Lord, remember me when you come into your kingdom." Und er hat zu Jesus geschaut und hat gesagt, Herr, erinnere dich an mich, wenn du in dein Königreich eingehst. And Jesus turned back to him. Und Jesus hat sich zu ihm gedreht. And he said, "This day you'll be with me in paradise." Und hat gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. It was that simple. Es war so einfach. He simply humbled himself and acknowledged that Jesus was the Son of God. Er hat sich einfach nur gedemütigt und anerkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. He believed he had power to save and give eternal life. Er hat geglaubt, dass er die Kraft hatte zu erlösen und ewiges Leben zu geben. You know that sometimes religion will tell you you've got to do a whole lot of things to be saved. Manchmal wird dir die Religion sagen, dass du ganz schön viel Dinge tun musst, um gerettet zu werden. But the simplicity of the gospel. Aber die Einfachheit des Evangeliums. Is belief. Ist zu glauben. If you would humble yourself and receive the gift of Jesus. Du demütigst dich selbst und du empfängst die Gabe Gottes. The gift die Gabe of eternal Jesus, life. Die Gabe des ewigen Lebens. And all have sinned and fallen short of the glory of God. Sorry? All have sinned and fallen short of the glory of God. Weil jeder hat gesündigt und erlangt nicht die Herrlichkeit Gottes. Nobody is good enough to get into heaven. Keiner ist gut genug, um in den Himmel zu kommen. Because even the tiniest sin defiles us. Weil sogar schon die kleinste Sünde uns disqualifiziert. And God is holy and light can't have any fellowship with darkness. Oh, weil Gott ist heilig und Licht kann keine Gemeinschaft mit Dunkelheit haben. And we can't get the darkness out of us. Und wir können die Dunkelheit nicht aus uns selbst herausbekommen. But Jesus can. Aber Jesus kann es. All it takes is for you to say, "I need your salvation." Alles, was es braucht, ist, dass du sagst, ich brauche deine Erlösung. I receive your gift of forgiveness. Ich empfange deine Gabe der Vergebung. Your gift of righteousness. Deine Gabe der Gerechtigkeit. Your gift of eternal life. Deine Gabe von ewigem Leben. I believe you're the Savior, Jesus. Ich glaube, dass du mich retten kannst, Jesus. Save me. Rette mich. And he will. Und das wird er. If you're here and you know in your heart you haven't made that deliberate choice. Wenn du hier bist und du weißt in deinem Herzen, dass du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast. Today is the day of salvation. Heute ist der Tag der Errettung. Don't put off till tomorrow what there's grace for today. Verschieb nicht auf morgen, wofür die Gnade heute schon da ist. Open your heart and receive eternal life from him. Öffne dein Herz und empfange das ewige Leben von ihm. As we all bow our heads. Also beugt einfach alle jetzt eure Köpfe. If you're here and you know I want to get my life right with God. Wenn du hier bist und du weißt, ich möchte mein Leben mit Gott richtig stellen. I want to receive Jesus as my Lord and Savior. Ich möchte Jesus als meinen Herrn und Erlöser empfangen. Would you just lift your hand so that I can see it? Dann hebt einfach eure Hände, damit ich sehen kann. I want to pray for you. Und dann möchte ich für euch beten. I see you. Ich sehe euch. Just lift up your hand, because this is your way of saying, yes, Lord, I need you. Hebt einfach eure Hände, weil das ist deine Art zu sagen, ja, Herr, ich brauche dich. I see you. Ich sehe dich. Is anybody else that says, yes, that's me today? I receive Jesus as my Savior. Heute möchte ich Jesus als meinen Retter empfangen. Is anybody else that says, yes, that's me? Ist da noch jemand, der sagt, ja, das bin ich? So I want to pray for you today. Dann möchte ich für dich heute beten. If you're watching online and you know I need to receive Jesus as my Savior. Wenn du online zuschaust und du weißt, ich muss Jesus als meine Retter empfangen. Would you write in the comments, I need Jesus? Würdest du uns schreiben, ich brauche Jesus? There'll be people who pray for you. Und dann sind da Leute, die für dich beten. If you are one of these that say I need to receive eternal life. Wenn du einer von denen bist, die sagen, ich muss das ewige Leben empfangen. Would you pray with me right now? Würdest du mit mir beten gerade jetzt? Lord Jesus. Sag, Herr Jesus. Thank you for dying for me. Danke, dass du für mich gestorben bist. I believe you are the Son of God. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Who died and rose again. Der gestorben und wieder auferstanden ist. Father. Vater. Have mercy on me. Hab Gnade mit mir. I receive the gift of salvation. Ich empfange die Gabe der Errettung. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Come into my life. Komm in mein Leben. Make me new on the inside. Mach mich neu von innen heraus. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you, Father. Thank you, Father. Vater. Lord, I thank you for each one. Vater, ich danke dir für jeden einzelnen. That has just responded in faith to you. Der im Glauben geantwortet hat. Lord, bless them. Herr, segne sie. Help them. Hilf ihnen. In Jesus' name. In Jesu Namen. If you're one of those who just responded. Wenn du einer von denen bist, die gerade darauf geantwortet haben. We want to make sure that we get some people around you to pray for you this week. Dann möchten wir, dass wir das für dich noch beten. If you would please, I'd love it if you could come over here on the side and I want to meet you and pray for you and we have some people who want to help you this week and pray also, with you. Es würde mich einfach freuen, wenn das du bist, dass du da auf die rechte Seite kommst, dann möchte ich dich treffen und für dich beten, dann haben wir da auch noch Leute, die weiter so für dich beten you, können. Please, if you can come over here. Also wenn du einfach dorthin kommen kannst, wenn das du bist. Now we're going to open the altar. Und wir werden jetzt den Altar öffnen. And if you need healing, und wenn du Heilung brauchst, we're going to invite the teams to come. Dann werden wir das Team einladen, nach vorne zu kommen. And we're going to believe God for miracles. Und wir glauben, dass Gott Wunder tun wird. But before we do that, I want you to put your hand on the part of your body that needs healing. Aber bevor wir das tun, möchte ich, dass du eine Hand auf den Teil deines Körpers tust, der Heilung braucht. I've seen hundreds of miracles like this. Ich habe schon hunderte solcher Heilungen und Wunder gesehen. God wants to touch you. Gott möchte dich berühren. So Father, right now. So Vater, gerade jetzt. We lift up our eyes to you. Heben wir unsere Augen zu dir. The one where our help comes from. Der, von dem unsere Hilfe kommt. Our help comes from the Lord. Unsere Hilfe kommt vom Herrn. I thank you for the light of heaven. Sorry? I thank you for the light of heaven. Ich danke dir für das Licht des Himmels. The power of the Holy Spirit. Die Kraft des Heiligen Geistes. To come and touch you and heal you now in Jesus' name. Sie kommt, dich berührt und dich heilt jetzt in Jesu Namen. I thank you for tumors disappearing. Ich danke dir, dass Tumore verschwinden. I thank you for cancer to go. Ich danke dir, dass Krebs geht. I thank you for thyroids being healed. Ich danke dir, dass Schilddrüsen geheilt werden. I thank you that you're touching and healing joints. Ich danke dir, dass du die Gelenke heilst. And skin. Und in die Haut. And livers. Und die Leber. And kidneys. Und Nieren. Healing now. Heilung jetzt. Someone's toes being healed. Die Zehen von jemandem werden geheilt. Healing power in Jesus' name. Heilungskraft in Jesu Namen. Flowing into their bodies. Fließt jetzt in ihre Körper. Thank you for a blood condition being healed. Danke, dass Probleme mit dem Blut geheilt werden. Thank you for your anointing. Danke für deine Heilung. Right now. Thank you for shoulders being healed. Danke, dass Schultern geheilt werden. Healing in backs. Heilung im Rücken. Pain going in Jesus' name. Dass der Schmerz verschwindet in Jesu Namen. Be healed now in Jesus' name. Sei geheilt jetzt whatever in your Jesu condition. Namen. Was auch immer dein Zustand ist. Endometriosis going in Jesus' name. Endometriose geht in Jesu Namen. Healed in Jesus' name. Geheilt in Jesu Halleluja, Namen. Halleluja, no more pain. Kein Schmerz mehr. From the top of their heads to the soles of their feet. Vom Kopf bis Fuß. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen, amen. Now, if it's a condition that you can do something you couldn't do before, I want you just to do that right now. Also do something you couldn't do before. Ein Problem ist, bei dem es etwas gab, was du vorher nicht tun konntest, dann möchte ich, dass du das jetzt ausprobierst. Some tu einfach etwas, was du vorher nicht tun konntest. Go and have checks from the doctors, but others will know right now that you've been healed. Manche müssen vielleicht das erst vom Arzt prüfen lassen, aber manche können es auch jetzt schon direkt überprüfen. Now don't be shy, move and do something. Sei nicht schüchtern, sondern einfach beweg dich und versuch einfach. See what's happened. Und schau, was passiert ist. Because I don't pray hoping something might happen. I believe God is healing. Weil ich bete nicht in der Hoffnung, dass etwas vielleicht passiert, He's sondern ich glaube, dass Gott heilt. Hier, er ist der Heiler. Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Danke, Lord. Herr. Thank you, Lord. Now, if you can tell that you're at least 80% better, give me a wave like this also, with two arms. Wenn es dir mindestens 80% besser geht, dann gib mir einfach, dann wink mir einfach, damit ich just sehen. Wave me. If you can feel. Yeah. Halleluja. Halleluja. Yes. Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. Danke, Herr. Now, if you can do something you couldn't do before, or the pain has disappeared, give me a big wave. Also, wenn du etwas tun kannst, was du vorher nicht tun kannst, oder Schmerz einfach gegangen ist, dann wink mir einfach. Give me a wave. If you yes, hooray! Thank Hurra. You, Lord. Thank you, danke, Lord. Herr. Thank you, Lord. Yes, yes, yes. Yeah. Danke. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. But we would love to hear your testimonies. Ich liebe es, eure Zeugnisse zu hören. And we want to make sure that we give God glory. Und wir wollen Gott die Ehre dafür geben. So make sure you write to us and tell us. Also stell sicher, dass du uns schreibst so und we dass can uns mitteilst, celebrate with you. Damit wir es mit dir gemeinsam feiern können. I'm going to hand back to Pastor George and then we're going to open the altar. Ich werde es jetzt wieder an Pastor Georg übergeben und dann öffnen wir den Altar. Halleluja. Thank you so much. Lass uns nochmal der Catherine einen kräftigen Applaus geben. Sie kommt ja gleich nochmal. Halleluja. Weißt du, das ist so ein Vorrecht, einfach solche Diener Gottes bei uns zu haben. Und weißt du, ich spüre wirklich stark die Heilungssalbung. Es ist ganz viel Heilung, das dann passieren ist. Du musst es einfach nur ergreifen. Es ist so ein Heilungsfluss, ein Heilungsstrom, der hier im Raum ist, ein Wunderstrom. Das ist der Hammer. Und es ist so ein Vorrecht, weißt du, dass wir sie hier haben aus Australien, vom anderen Ende der Welt. Guck mal, da unten, von da unten. Von da unten nach hier rüber. Halleluja, ist der Hammer. Ha? Praise den Herrn. Und da ist es ein besonderes Vorrecht auch, dass wir sie segnen dürfen, auch durch das, was wir einlegen heute Morgen. Wir wollen wirklich diesen Dienst von Catherine, der um die ganze Welt geht, wollen wir wirklich segnen. Und das ist ein guter Boden, um zu säen. Wenn du einen Boden suchst, der gut ist, um hineinzusäen, weil das Wort sagt, wer sät, der wird ernten. Ja? Er wird von gutem Boden ernten, und zwar 30-fach, 60-fach und 100-fach. Und wenn du einen guten Boden suchst, dann sage ich dir, das ist ein guter Boden. Dieser Dienst von Catherine und Tom, das ist ein guter Boden. Und ich glaube, dass es eine besondere Ehre ist, dass wir heute die Gelegenheit haben, als erste Deutsche in der Weltgeschichte dürfen wir in den Dienst von Catherine Ruanola säen heute Morgen. Halleluja. Also, nutz die Gelegenheit, frag den Heiligen Geist, was du geben sollst, frag den Heiligen Geist, was du säen sollst heute Morgen. Und dann, wenn du hier im Raum bist, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst in bar geben, wenn wir die Eimer durchgeben, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, sodass wir wissen, was du in den nächsten Tagen überweist. Einfach unter deinem Stuhl sind die Verpflichtungserklärungen und dann nimmst du die eine Hälfte mit nach Hause, überweist in den nächsten Tagen. Die andere Hälfte, die tust du in den Eimer rein als Zeichen, dass du gegeben hast und damit wir wissen, womit wir da rechnen können und dass wir es einfach an Catherine auch weiterleiten können. Also diese beiden Möglichkeiten hast du, wenn du hier vor Ort bist, wenn du über Livestream zuschaust. Ich weiß, heute schauen wieder viele über Livestream zu. Die Infos werden eingeblendet für dich, wie du geben kannst. Du kannst entweder überweisen über die IBAN oder du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben. Tu einfach das, was dir der Heilige Geist zeigt. Fühl dich völlig frei da drin, aber tu es mit freudigem Herzen, weil ein fröhlichen Geber liebt Gott. und wer sät, der wird ernten. Und das ist, in diesem Glauben kannst du geben. Und deswegen ist es eine freudige Sache. Du musst niemand bezahlen, sondern du säst in das Reich Gottes hinein, in den Boden Gottes hinein und du wirst entsprechend ernten. Halleluja. Okay, geben wir die Eimer durch. Die Ordner geben die Eimer durch. Und während ihr die Eimer durchgebt, wir haben ja immer, während wir die Sammlung einnehmen, haben wir immer noch ein paar Zeugnisse, die ich normalerweise vorlese, was alles so passiert ist, auch in den letzten Tagen und Wochen. Heute Morgen habe ich euch noch ein Bild zum Schluss mitgebracht. Und zwar hier ein Foto, das habe ich gerade die letzten zwei Tage bekommen. Und dieses Foto ist von unserem Glory House Leiter und Mitglied auch unseres pastoralen Teams, Michel Gut, der gleichzeitig Deutscher und Franzose ist. Und manche von euch haben es mitgekriegt, letztes Jahr war er in Frankreich, Familie besuchen und dort in einer reformierten Gemeinde waren sie in einem Gottesdienst, weil die Schwägerin dort in diese Gemeinde geht, in diese Kirche geht. Und in diesem Gottesdienst, und jetzt ist er dieses Jahr wieder in dieser gleichen Gemeinde gewesen, und in diesem Gottesdienst hat der Pastor gepredigt über Matthäus 16, 18, wo es heißt, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, ist eine Frau im Gottesdienst tot umgefallen. Das heißt, sie ist umgefallen, sie hatte keinen Atem mehr, er ist Arzt, Michel ist Arzt von Beruf, er wurde hingerufen, er hat ihren Puls gefühlt, kein Pulsschlag mehr, keine Atmung mehr, komplett die Farbe aus ihrem Körper raus, sie war zur Seite gekippt, er konnte als Arzt feststellen, dass sie tot ist. In dem Moment, wo er das festgestellt hat, dass sie tot ist, kam der Heilige Geist auf ihn, er ist nicht nur Arzt, sondern er ist auch ein Mann Gottes, ja, und er hat diese Hand gehalten von dieser Frau und er hat in diesem Gottesdienst, der Pastor stand hinter der Kanzel, hat er aufgehört zu predigen, weil alle waren erschreckt, was passiert war. Niemand hat den Notarzt gerufen, komischerweise. Sie haben nur ihn gerufen und gesagt, er soll gucken. Er hat gemerkt, sie ist tot, sie atmet nicht mehr, der Puls ist weg. Und dann kam es über ihn und er hat in diesen Gottesdienstraum reingerufen, er hat gesagt, im Namen Jesus befehle ich dem Geist des Lebens zurückzukommen in diesen Körper und dem Geist des Todes diese Frau zu verlassen. Und er hat es mir genau erzählt, in dem Moment, als er es gebetet hat, hat er gespürt, wie ganz langsam wieder ein Puls kam. Die Frau hat aber noch nicht geatmet. Und dann, etwa eine Minute später, fing die Frau plötzlich an zu strahlen, von innen raus, ohne zu atmen. Sie hat nicht geatmet, aber sie fing an zu strahlen. Und dann nochmal zwei Minuten später hat sie wieder angefangen zu atmen. Sie hat sich aufgesetzt, sie war wieder vollkommen normal. Der Pfarrer oder Pastor hat weiter gepredigt. Der Gottesdienst ging weiter. Und dieses Jahr, jetzt vor ein paar Tagen, war er wieder in dieser Gemeinde. Er hat diese Frau getroffen. Das ist die Frau, die er letztes Jahr aus den Toten auferweckt hat. Und er ist jetzt hier mit ihr auf diesem Foto. Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben dafür. Das ist doch stark. Halleluja. Preist den Herrn.